Abschnitt 59 von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kiesch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Klaus Missfeld. Wat kofe ich mir für een Groschen? In der Volksspeisehalle in der Schönhauser Allee trank ich eine Tasse Kaffee um 10 Pfennig und aß dazu einen Napfkuchen um den gleichen Preis. Drüben an der Wand, mit Kreide auf ein schwarzes Brett geschrieben, war die Speisekarte. Aus ihr ersah ich, dass man für eine Tasse Milch, Kakao, Kaffee, Apfelwein oder Brühe, für eine Flasche Selterswasser, für 2 Zehntel Malz- oder Lagerbier, für eine mit Butter oder Schmalz gestrichene Stulle, für 4 gewöhnliche Schrippen, für einen Blech- oder einen Napfkuchen nicht mehr und nicht weniger als 10 Pfennige zu zahlen hat. Noch reicher sehen die Genüsse aus, die sich einer vergönnen kann, der über 2 Groschen verfügt. Eine Schale Weißbier, eine Pulle Brauselimonade, eine belegte Stulle, einen sauren Hering, einen marinierten Fisch, eine Portion Kartoffelsalat, ein paar Würstchen oder ein Stück Wurst. Um zu erfahren, ob man auch andere als alimentäre Werte um 10 Pfennig erwerben könne, rief ich eines der spielenden Gören zu mir, gab ihm einen Groschen und wollte. Der Kleine war schon mit der Schnelligkeit eines Rodelschlittens davongerast, bevor ich ihn etwas fragen konnte. Ich sprach einen anderen Jungen an und stellte ihm, das Geldstück in der Hand behaltend, die Gewissensfrage. »Was tust du mit diesen 10 Pfennigen, wenn ich sie dir gebe?« Der Knirps machte eine abwehrende Geste. »Nee, so doof bin ich nicht. Dann nehmen sie mir den Groschen doch nicht.« Ich gab mein Ehrenwort. »Ich gehe in Kientop.« Auf meinen Wunsch zeigte er mir sogleich das Kino, wo der Eintritt 10 Pfennig kostet, der teuerste Platz 50 Pfennig. Mein kleiner Führer verschwand mit dem Groschen in der Eingangstüre, auf der eine große Tafel besagte, »Jugendlichen unter 16 Jahren ist der Eintritt verboten.« Ein kleines Mädchen, das ich fragte, machte mir die Mitteilung, dass sie für meinen Groschen auch ins Kino gehen wolle. Da mir die statistische Feststellung, wie viel Kinder Berlins eine Münze zum Besuch des Films anlegen würden, doch etwas zu kostspielig schien, stellte ich den Versuch ein, mir auf dem Wege einer Umfrage das Material zur Verwendungsmöglichkeit von 10 Pfennigen zu verschaffen. Ich war in einer Gegend, in der der Geschäftsbetrieb viel mehr von den Finanzverhältnissen des Käufers abhängig ist als von dessen Bedarf. Diesem Umstande ist durch die Preisangabe in den mit tausenderlei Dingen vollgepfropften Schaufenstern Rechnung getragen. In den Papierwarenhandlungen sind keine Schreibhefte, Stahlfedern, Bleistifte oder dergleichen ausgestellt. Luxusdinge des täglichen Gebrauchs werden angepriesen. Die entzückenden Künstlerkarten, welche keifende Schwiegermütter, wimmernde Pantoffelhelden und zahnlose alte Jungfern zeigen, kosten nur 10 Pfennig. Der anonyme Absender braucht nur, mit verstellter Handschrift, die Adresse darauf zu schreiben. Um den gleichen Preis ist auch die 116. Lieferung des für unsere Jugend bestimmten Werkes »Huronen und Delawaren« oder »Das zweite Gesicht« oder »Die Verfolgung rund um die Erde« zu haben, unter dessen vierfarbigem Titelbild die edlen Worte stehen: Als Wilhelm Muth aus dem Blockhause heraustrat, sah er 10 Indianer in feindseliger Haltung vor sich stehen. Für 10 Pfennig habe ich das Heft einer Pfadfinderbücherei erstanden, verlockt durch die bunte Umschlagzeichnung, deren Text lautete: Durch das Krachen des Donners, das Brüllen der Wogen, das Heulen des Sturmes tönte Horst Krafts gellender Ruf: Pfadfinder zu mir! Wir werden zusammen sterben, wenn wir sterben müssen. Dieses Büchlein habe ich gelesen und kann sagen, wenn Büchern wirklich ein erzieherischer Wert zukommt, dann ist dieses Werk vortrefflich geeignet, Knaben zu Idioten zu erziehen. Auf billige Art können sich Mädchen der Peripherie mit aller raffinierten Eleganz umgeben. Eine Madeira-Hemdpasse, eine Büchse mit wohlriechenden Cachous, eine Filiole, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, allerfeinstes Pariser Idealparfum, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Klammer auf. Die 6 Ausrufezeichen sind original, Klammer zu. Und ein Gummiabsatz kosten je 1 Groschen. Schwerer ist es, ein Gentleman zu sein. Zwar kosten ein Stehkragen, 3 Hemdknöpfe oder einmal Schnurrbartstutzen denselben Betrag. Aber schon für ein paar Manschetten, ein Stück prima Mandelseife mit 2 Ausrufezeichen, eine Nagelfeile, eine Pomadenstange oder einmal Rasieren, muss man die doppelte Taxe entrichten. Für Haarschneiden und Bart ausziehen sogar 25, kräuselnde Haare 30 Pfennig. Die Lust zum Heiraten wird gewiss dadurch wachgerufen oder wenigstens verstärkt werden, dass man um 10 Pfennig einen vergoldeten Ehering beziehen kann, eine Säuglingsklapper von der gleichen Wohlfeilheit, 2 Zinnsoldaten oder ein Schilderhäuschen. Mit einer Autohupe für Kinder oder 5 Knallererbsen kann man Krach machen, der mit 1 Groschen gewiss nicht überzahlt ist. Weiter. Ein etwas verbogener Alpaka-Löffel, der Band einer verschroteten Leihbibliothek nach Eugen Sue, bearbeitet von Wilhelm Eichelkogel, eine garantiert echte Haarlemmer Hyazinthenzwiebel, 1/8 Pfund Kieler Sprotten, 1 Stück Bruchschokolade, 1 Umschlag mit Puderpapier, 2 Harzer Käse, Vanilleplätzchen und 1 Kartoffelpuffer, alles bloß für 10 Pfennig. Im Banjo-Museum auf dem Rummelplatz Ecke Lietzmannstraße, Neue Königstraße, ist sogar ein Lustmord für 1 Groschen zu sehen. In die Geldstücköffnung des Automaten wirft man 2 Sechser ein und dreht die Kurbel. Erstes Bild, eine schlafende Dame. Zweites Bild, ein Mörder nähert sich mit gezücktem Messer. Klammer auf, Mörder nähern sich nämlich immer mit gezücktem Messer. Klammer zu. Drittes Bild, der Mörder nähert sich noch näher mit noch gezückterem Messer. Viertes Bild, der Mörder sticht der entsetzt erwachenden Dame das gezückte Messer in das Herz. Fünftes Bild, die Dame liegt tot neben 2 roten Tintenklecksen auf dem Boden und der Mörder entfernt sich mit gezücktem, blutig rotem Messer. Klammer auf, Mörder entfernen sich nämlich immer mit gezücktem, blutig rotem Messer. Klammer zu. Das alles kaufe ich mir für 1 Groschen. Ende von Abschnitt 59.